21. Unter solchen Umständen ist es geradezu lächerlich, auch nur einen Vergleich der heutigen Zeit mit der der Befreiungskriege zu wagen, etwa so, als könnte heute das deutsche Volk wieder in gleicher Weise wie damals zu Kampf und Aufruhr sich zusammenschließen. Eine solche Hoffnung ist derartig unsinnig, nach dieser Richtung hin getroffene Vorbereitung derart aussichtslos, jegliche in der heutigen Konstellation getroffene Maßnahme derart verhängnisvoll, dass wir nur wieder eine trostlose Erneuerung jenes traurigen Kapp-Putsches zu gewärtigen hätten, dessen immer wieder zu erwartender, geradezu gesetzmäßig vorbestimmbarer Verlauf in die furchtbare Formel zusammengefasst werden kann: Die Abkommandierten im deutschen Lager geben erst dann das Signal zum Losschlagen, wenn alle Gegenmaßnahmen derart getroffen sind, dass nicht nur das ganze Unternehmen hoffnungslos zu Schanden wird, sondern auch alle wertvollen deutschen Elemente derart kompromittiert und entlarvt erscheinen, dass ihre Kraft für die Zukunft geradezu ausgeschaltet ist. Obendrein aber, wenn möglich, die besten und wertvollsten Männer bei der gleichen Gelegenheit zusammengeschossen werden, dank der guten Orientierung, die sicherlich dafür Sorge trägt, die gefährlichsten zu vernichten. So muss es denn allen besonnenen Elementen klar sein, dass ehe die große Säuberung in allen Parteien und Verbänden vorgenommen wird, von einem Aufschwung des deutschen Volkes nicht die Rede sein kann, sowie ein von einem eitrigen Prozesse fieberhaft aufgeschürter Organismus keinen Kampf gegen einen äußeren Gegner bestehen kann, dieweil jede kämpfende Bewegung das Gift im Körper nur umso wilder kreisen lässt und die Gefahr der bis an den Lebenskern dringenden Vernichtung in jeglicher tätigen Bewegung unheilvoller emporwächst. Wer etwa immer noch dies alles für Schwarzseherei und Übertreibung halten möchte, der höre, was der elsässisch-jüdische-französische Finanzminister Klotz im Völkischen Beobachter München 1919 in einem Zeitungsinterview über die Frage: Könnte sich Deutschland dennoch heimlich militärisch aufraffen und zur Revanche schreiten, wörtlich zu erklären wusste: Keine Gefahr. An freiwilligen und der Entente durch und durch treu ergebenen deutschen Aufpassern, welche uns sofort einen Wink geben werden, fehlt es drüben keineswegs. Darum haben wir es nicht einmal nötig, wie Napoleon drüben eine eigene zuverlässige Polizei aufzustellen. Das wäre Geldverschwendung. Die guten Freunde, welchen drüben unsere Sicherheit vertreten, haben ja selbst das ureigenste Interesse daran, dass Deutschland sich nie mehr militärisch aufrafft, weil dadurch Strömungen aufkämen, welche ihren eigenen Untergang bewirken müssten. Besser als dieser Bericht könnte wohl nichts die unbestreitbare und unwiderlegliche Tatsache der Allgegenwart Zions in allen deutschen Parteien und Fraktionen erweisen. Und wenn der Deutsche es auch nicht gerne hört und dadurch aus allem Behagen und Wohlbefinden unliebsam aufgescheucht wird, so muss es doch gesagt werden, dass heute wohl keine Vereinigung, kein Stammtisch, keine Versammlung, keine völkischen Zielen irgend dienende Beratung stattfinden kann, ohne dass ein oder mehrere abkommandierte Zions als beste und vertrauenswürdigste Freunde der unglückselig geprellten deutschen Genossen anwesend sind. Dies mag qualvoll und unerträglich zu hören sein, aber es ist wahr. Und das deutsche Volk ist für alle Zeiten verloren, wenn diese Wahrheit in den allzu arglosen Gemütern nicht endlich aufdämmert und zur Tat führt, zur Tat der Säuberung des verseuchten politischen Augiasstalles der Deutschen. Wir wissen, dass wir hier ein ungeheuerliches, schier unmögliches verlangen. Ein Sich-Bewusst-Werden dort, wo arglose Unbewusstheit seit je geherrscht hat. Ein Sich-Aufraffen, wo träge Gewohnheit ihre lähmende Beschwichtigung allzu sorglosen Gemütern seit je bereitet hat und vergewaltigte, ja hypnotisierte Geister zu hinfälliger Ohnmacht seit je von Zion verdammt sind. Doch aber ist dies Erwachen und sich Aufraffen zu misstrauisch wachen Blick, zu unbarmherzig, wenn auch noch so schmerzhaften Operation der Ausscheidung aller Gifte, der Entfernung aller Fremdkörper letzte und einzige Hilfe und Rettung des deutschen Volkes. Da es aber nicht sehen kann aus eigenem Antrieb, so muss es in allerletzter Stunde sehen lernen von dem, der den Erzfeind erkennt, zusammenfahrend und aufzuckend wie der Routengänger, dem das allen übrigen geheimnisvolle und unverständliche Aufzucken der die Gerte umschließenden Hand verrät, wo das versteckte Wasser in der Erdentiefe verborgen ruht. Und so will denn der Verfasser dieses Buches sich mit allem, was er an Erkenntniskraft hat und vermag, dem ganzen deutschen Volke in dieser schwersten Schicksalsstunde zur Verfügung halten, wissend, dass er auf den ersten Blick imstande, den jüdischen und zumeist nach längerer Beobachtung auch den deutschen Abkommandierten zu erkennen, gar bald sein Wissen und seine Methode gelehrigen Jüngern mitzuteilen vermöchte, so dass die Hoffnung auf eine Erlösung in letzter Stunde doch noch nicht ganz von der Hand zu weisen wäre. Vorbedingung allerdings zu diesem Gelingen wäre ein unbedingter Glaube und ein unbedingtes Vertrauen zu seinem immer wieder eben durch jene Abkommandierten angezweifelten Wesen, die durch kein Beschwätzen, kein Verleumden, kein Verdächtigen seiner reinen Absichten, kein Herabsetzen und Anschwärzen derjenigen, die bereits ihm treu zur Seite stehen, ins Schwanken gebracht werden dürften. 22. Eine große Hilfe zur Entlarvung der dem Judentum auch der Rasse nach Angehörigen Abkommandierten brächte die bekannte physiologische Veränderung, die dank uralten rituellen Vorschriften ja an jedem Knaben mosaischen Bekenntnisses vorgenommen wird, da ja selbst die Weisen von Zion in ihrer alles vorausahnenden Schlauheit denn doch nicht vorauszusorgen imstande gewesen sein dürften, das Knäblein bereits bei seiner Geburt dem Schönen der einstigen abkommandierten Berufe vorbereitend anzupassen. Für den Verfasser hat es immer etwas Quälendes und Bedrückendes zu wissen, wie leicht und nahe die Einsicht in das wahre Wesen eines als abkommandierten bezeichneten Mannes stets gewesen wäre, wenn wieder und immer wieder seine Behauptungen auf Unwillen, überlegenes Lächeln, Unglauben, Ironie, ja Verdächtigung seines eigenen gesunden Geisteszustandes und Beschuldigung hochgradigen Verfolgungswahnes stießen. Und ist es nicht wirklich in Zeiten höchster Gefahr für ein ganzes Volk erbärmlichste Verschlafenheit und wenig angebrachte Prüderie, wenn man sich weigern wollte, die Nachprüfung der körperlichen Zugehörigkeit zum Deutschtum zu einer selbstverständlichen Abwehrmaßnahme geradezu gesetzmäßig zu erheben?